Alle haben alles, doch niemandem ist's genug. Alle jammern nur, wie schwer es ist, wie sich gar nichts tut. Ich selbst nehme mich da nicht aus. Auch ich will manchmal schreien, den heiligen Schein auflösen, nur sein. Wo verläuft die Grenze? Wo beginnt das Paradies? Wo trifft Macht auf Ohnmacht? Schizophrenie? Nur damit's dir besser geht, brauchst du mich nicht runterziehen. Scheint, als wären deine Wutausbrüche dein Benzin. Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Für diese Welt aus Neon und Plastik? Das kann ich kaum glauben. Das ist wohl ein Scherz. Für diese Welt aus Neon und Plastik? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Kommerz, Konsum, Hipstertum. Wir tun doch nur alles, um dazu zu gehören. Um geliebt zu werden, um uns nicht selbst zu zerstören. Wir liegen brach und schweigen gemeinsam. Halten fest. Das stresst mich so. Null Risiko. Dass alles bleibt, wie es ist. Das Private ist politisch. Schau dich doch nur mal um. Ich denk nach und zerbreche mir den Kopf. Aus meinem Schopfe zieh ich all das heraus. Und dafür erwartet manch einer Applaus. Wirklich nichts, nichts, nichts ist sicher und hält ewig. Und alles, was gewesen ist, ist irgendwie immer noch da. Mich hält, hält, hält, hält, nicht viel im Leben. Nur die Liebe und der Mut zur Veränderung, oh ja. Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Für diese Welt aus Neon und Plastik? Das kann ich kaum glauben, das ist wohl ein Scherz. Für diese Welt aus Neon und Plastik. Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz?